Am Ende ist es wohl auch die Kanzlerin, die die Notbremse zieht. Angela Merkel nimmt dem Versammlungsverbot die Argumentationsgrundlage, von einer polizeilichen Notlage könne doch keine Rede sein, urteilen die Dresdner Verwaltungsrichter. Notfalls müssen eben Polizeikräfte von anderswo nach Heidenau kommen. So deutet es auch Angela Merkel am Nachmittag an. Der Bund hat zugesagt, in Form des Bundesinnenministers zu prüfen, wie wir dort die Polizeikräfte unterstützen können. Es gibt gerichtliche Entscheidungen über die Tatsache, dass auch Demonstrationen stattfinden können müssen. Und der Bund, soweit wir das können, vorbehaltlich der Tatsache, dass das immer die Polizei zu entscheiden hat, das kann ich nicht persönlich entscheiden, aber wird alles tun, um in dem Maße, wie er helfen kann, die sächsische Polizei zu unterstützen. Zuvor hatte auch Vizekanzler Sigmar Gabriel beklagt, dass mit einem Versammlungsverbot gewaltbereite Demonstranten genauso behandelt würden wie diejenigen, die mit einem Fest die Menschen in Heidenau willkommen heißen wollen. Und wenn die sächsische Polizei sagt, wir sind nicht in der Lage, die Veranstaltung zu schützen, dann muss sie in anderen Bundesländern fragen, ob Polizei abgeordnet wird. Der Staat darf nicht zurückweichen und man kann nicht nach dem Aufstand der Anständigen rufen, wenn es keinen Anstand der Zuständigen gibt. Rainer Wendt, Chef der Polizeigewerkschaft, sieht dagegen die Politik insgesamt in der Verantwortung. Alle Parteien, so Wendt im Deutschlandfunk, haben den Abbau von Stellen bei der Polizei hingenommen. Wenn es nun in Sachsen Personalengpässe gibt, dann zeigt das in seinen Augen, wohin das führt. Und jetzt sieht Politik auf einmal, dass der Rechtsstaat unter dem Spardiktat der Politik leidet. Wie aufgeheizt die Stimmung mittlerweile ist, zeigte gestern auch eine Diskussion im ZDF, als der Kolumnist und Blogger Sascha Lobo den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann von der CSU süffisant dazu aufforderte, die Flüchtlinge doch künftig Vertriebene zu nennen. Dann könnten sie sich ganz fantastisch damit anfreunden, die alle in Bayern einzugliedern. Und das ist halt allein schon wahrscheinlich, ich hoffe, Sie meinen es nicht so böse, aber es ist eine Beleidigung der Vertriebenen, wenn Sie das in dem der wirklich damals vor 70 Jahren Vertriebenen wie in diesem Kontext zu stellen. Vertriebene oder Flüchtlinge, dass mehr als 70 Menschen in einem LKW qualvoll ersticken, ruft auch die Bundesregierung auf den Plan. Über weitere Maßnahmen gegen Schlepperbanden soll beraten werden, notfalls bei einem EU-Sondergipfel, kündigt die Kanzlerin an. Und Außenminister Frank-Walter Steinmeier drängt auf andere Quoten bei der Flüchtlingsverteilung. Wir brauchen eine gerechtere, wir brauchen eine faire Verteilung von Flüchtlingen in Europa. Und darüber werden wir auch mit Polen im Gespräch bleiben müssen. Eine Mahnung an den nationalkonservativen polnischen Präsidenten Duda, der heute zum Antrittsbesuch nach Berlin gekommen ist.